Boah, also ich finde nichts ist so witzig wie Hip-Hop. Vor allem die Rapper, vor allem von heute, vor allem noch Deutsche oder Leute, die sich benehmen wie Bräute. Die gehen echt shoppen, kaufen die flotten Klamotten. Die gehen hin und frisieren sich die Locken und diese Ochsen dabei nicht zu stoppen. Wie Forzen, das Wahnsinn. Und die meisten sind nicht wirklich helle. Die tragen statt T-Shirts Zelte. Und wenn das in ein paar Jahren in ist, tragen die alle auch Helme. Das ist lachhaft, auch wenn sich jeder von denen für ein G hält. Sind sie im Grunde ihres Herzens super sanfte Pussys wie Skimails. Und das ist nur Spielgeld, denn die haben nix in der Tasche. Selbst ein Mensch ohne Arme steckt die mit links in die Tasche und macht richtig Attacke. Er macht richtige Kasse, aber diese Spackos sind nicht bei der Sache. Und darum steht bei ihnen dick in der Fratze, ausgeschieden wie Pisse und Kacke. Und dieses Game ist ein Kräftemessen der letzten Deppen, die im echten Leben ums Verrecken nicht mal drei schlüssige Sätze sprechen. Die reden von Crack, Fett, Checken, Bumsen und Messerstechen. Das finde ich alles auch hochinteressant, nur kann meine Oma halt besser rappen. Das ist einfach ehrlich und der Witz, wenn's kein Scherz ist. Und so verfickt peinlich, wenn das jemand irgendwie irgendwo irgendwann ernst nimmt. Ich finde es sehr schlimm, Rap ist eine Schaubude. Und diese Zirkuskinder besuchen bestimmt alle eine saugute Clownschule. Denn die benehmen sich mit Absicht so affig, ein Haufen Loser, wo jeder denkt, ich kauf ne Luger und mach Welle, so wie am Autoscooter. Und die meinen noch ernsthaft, deren Geschäfte laufen super. Aber nicht nur ich kenn die wirkliche Wahrheit, sondern auch die Schufa. Ihr seht, die Scheiße läuft aus dem Ruder. Denn irgendwie denkt grad jeder, Jens und Peter, er sei zufällig Entertainer. Echt, diese Pampers-Träger, die halten sich selbst für Kult. Aber im Endeffekt sind es wahrscheinlich nur ihre scheiß Eltern schuld.